Drittes Kapitel: Die historischen Welträtsel. Wer mich kritisieren will, muss notgedrungen die von mir aufgestellten Hauptbeweise widerlegen. Und zwar nicht nur einen, sondern alle. Das habe ich schon in dem Heft Neue Beweise auf Seite 17 nachdrücklichst betont. Meine Kritiker gehen aber am liebsten um den heißen Brei herum. Ich erkenne an, dass Heimpel einigermaßen bemüht gewesen ist, an der Stange zu bleiben und versucht hat, mich dort anzugreifen, wo ich wirklich stehe. Man darf versichert sein, dass ich nichts übersehen werde, was irgendwie mit der römischen Fälschungsaktion wesentlich in Verbindung steht. Auch das Rätsel der mittelalterlichen Schrift und Sprache, das mir sowohl von Franz als auch von Heimpel als Gegenbeweis vorgehalten ist, wird noch seiner Lösung zugeführt werden. Was die genannten Kritiker gar nicht glauben und fassen können, wird dann als Tatsache erwiesen, dass nämlich die mittelalterliche Schrift- und Sprachentwicklung, so wie sie heute in der papiernen Überlieferung vorliegt, eine nachträgliche Konstruktion erfahren hat. Dann wird auch das Runenproblem seine Klärung finden, ob die Runen oder die Lateinschrift älter ist. Dann wird der an den Germanen verübte große Kulturdiebstahl endlich an den Tag kommen. Ich muss es hier bei Andeutungen bewenden lassen, da ich sonst wieder monströser Behauptungen beschuldigt werden könnte, die ich leider nicht in ein paar Sätzen beweisen kann. Dass ich für meine Behauptungen regelmäßig auch den Beweis antrete, diese Gepflogenheit wird man mir, so hoffe ich, bereits angemerkt haben. Nur kleine Schwierigkeiten oder historische Welträtsel? Bereitwillig geben die Historiker zu, dass die geschichtliche Überlieferung des Mittelalters hier und da gewisse Schwierigkeiten biete. Ihrem ererbten, unerschütterlichen Vertrauen in die kernhafte Echtheit der Überlieferung vermögen jedoch derartige kleine Schwierigkeiten und Schönheitsfehler keinen Abbruch zu tun. Spielend leicht sogar werden sie, meistens mit ihnen fertig, denn Gottlob, an Erklärungsmöglichkeiten leidet der Fachwissenschaftler keinen Mangel. Wenn da einmal 9 Erklärungen versagen, hat man immer noch eine 10. und wenn es sein muss, noch 20 weitere. Tut's keine vernünftige, so schafft man's eben mit einer unsinnigen Erklärung, beispielsweise mit der nicht von mir, sondern von Fachleuten bei den mittelalterlichen Notaren entdeckten partiellen arithmetischen Gehirnlähmung. Viele Schwierigkeiten, tröstet Heimpel, lösen sich einfacher, als Kammmeier meint. Selbstverständlich, man braucht nur die Urkundenschreiber für Halbidioten eintaxieren. Viele, gesteht aber dann Hempel kleinlaut weiter ein, werden Rätsel bleiben. Also doch, die mittelalterliche Geschichte birgt Rätsel. Kein Fachmann hat sich bisher die Frage vorgelegt, ob die nicht wegzuleugnenden Schwierigkeiten und Überlieferungsrätsel vielleicht untereinander in Beziehung stehen könnten, ob sie vielleicht Merkmale einer verwandtschaftlichen Herkunft an sich tragen. Diese Erkenntnis, dass dies in der Tat der Fall ist, dass sich die Schwierigkeiten in Verwandtschaftsgruppen zusammenfassen lassen, verdankt die Fachwissenschaft mir. Ich nenne diese einzelnen Schwierigkeitsgruppen die historischen Welträtsel, denn sie stellen im Überlieferungszeitraum des Mittelalters die letzten Grundprobleme dar. Sobald sich aus 1000 Schwierigkeiten der mittelalterlichen Urkundenfälschungen ein großes Welträtsel. Welches sind nun die historischen Welträtsel? Es sind die folgenden. Erstens, das psychologische Rätsel der mittelalterlichen Fälscher. Zweitens, das psychologische Rätsel der echten Urkundenschreiber. Drittens, das Rätsel der Verluststatistik mittelalterlicher Handschriften. Viertens, das Rätsel des Mangels weltlicher Register und Archive. Fünftens, das psychologische Rätsel der mittelalterlichen Chronisten. Sechstens, das Rätsel der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Siebentens, das Itinerarrätsel. Diese Rätsel kann man noch einmal zusammenballen in das Rätsel des absichtlichen Widerspruchs, dieses Generalcharakteristikum aller mittelalterlichen Überlieferung. Von ihm soll zuerst kurz die Rede sein. der absichtliche Widerspruch als Generalcharakteristikum. Was es mit dem Rätsel auf sich hat, wie der absichtliche Widerspruch sich gleichsam wie ein Keil in jedes Faktum hineinschiebt, darüber muss man sich in den neuen Beweisen Aufklärung holen. Diese Taktik ist von den Fälschern mit einer Konsequenz und Unverfrorenheit angewendet, die Bewunderung erregt. Mitten in das Widerspruchsverfahren hineingestellt, sieht man sich in dem schönen Musterbeispiel auf der angeführten Feiertagstabelle. Während eines 50-jährigen Zeitraums berichten uns echte Quellen, wo die Könige damals vom Jahre 1025 bis 1073 die hohen kirchlichen Feiertage verlebt haben sollen. Natürlich können sie das betreffende Fest nur an einem Orte gefeiert haben. Unsere echten Quellenschreiber wissen es aber aus eigener Anschauung als Zeitgenossen besser. Das Ungeheuerliche ist nämlich, dass zu jedem der verzeichneten Jahre die eine Quelle berichtet, der König sei zu Weihnachten oder Ostern in X gewesen, während die andere Quelle meldet, er habe vielmehr an jenem Tage in Y geweilt. Wie solche Märchen Dinge von Zeitgenossen erzählt werden konnten, darüber sollten sich meine Kritiker doch einmal ihre Köpfe zerbrechen. Ich habe gezeigt, dass und warum bei diesen kontrastierenden Angaben kein Versehen oder Irrtum der Schreiber vorliegen kann, sondern dass ein solcher Widerspruch in den Quellen bewusst angelegt wurde. Aber meine tapferen Kritiker werden hier den Kopf hängen lassen und ergebungsvoll bekennen, diese Schwierigkeiten werden ewig ein Rätsel bleiben. Nicht nur verschiedene Quellen berichten bewusst Widersprüchliches, auch die nämliche Quelle zeigt in ihren einzelnen Handschriften die Erscheinung des absichtlichen Widerspruchs. Ja, man hat, wie ich schon früher zeigte, deshalb von einem Werke verschiedene Rezensionen fabriziert, um solche Widersprüche in gehöriger Menge anbringen zu können. Solche Operation ist zum Beispiel in zwei eng verwandten Handschriftengruppen A1 und A2 der Sächsischen Weltchronik unternommen. A1 hat Friedrich des Kaisers Friedrichs Sohn, A2 Friedrich des Kaiser Heinriches Sohn. Nun ja, rufen die Fachleute, hier liegt ein entschuldbares Versehen von A1 vor. Meine Herren, das stimmt nicht. Denn dieser kleine Irrtum kommt in 8 Handschriften von A1 vor und von 8 Schreibern sollte keiner den gewaltigen Bock gemerkt haben.